28. Kapitel. Am Donnerstag der 6. Woche, als Annie aus der Schule kam, traf sie vor der Haustür Roswitha. »Lass uns sehen«, sagte Annie, »wer schneller oben ist.« Roswitha wollte nichts davon wissen, aber Annie lief schnell ins Haus und war schon oben angekommen, als sie plötzlich so unglücklich fiel, dass sie stark blutete. Zuerst wollten Roswitha und Johanna den Arzt rufen, aber das hätte zu lange gedauert. Man legte das Kind aufs Sofa und suchte nach Stoff, um das Kind zu verbinden. »Die gnädige Frau hat im letzten Jahr eine lange Binde gekauft. Wo hat sie...« »Richtig, die muss in ihrem Nachtschränkchen liegen.« Das Schränkchen war verschlossen und die beiden mussten es aufbrechen. Sie holten alles heraus, Strickzeug, trockene Blumen, Karten, Billet, ein kleines Konvolut von Briefen, das ganz unten gelegen hatte. Aber die Binde fanden sie nicht. Da kam Innstetten herein. »Es ist nichts, gnädiger Herr. Annie ist gefallen.« Innstetten war zu Annie gegangen und sah, dass es nicht gefährlich war. Er ließ den Arzt rufen. »Aber was in aller Welt ist mit dem Schränkchen?« Und nun erzählte ihm Roswitha alles. Jetzt wolle sie eine neue Binde kaufen gehen. Innstetten war einverstanden und setzte sich zu dem Kinde. »Du bist immer so wild, Annie.« Dann gab er ihr einen Kuss. »Du hast aber nicht geweint, das ist brav. Ich denke, der Doktor wird in einer Stunde hier sein, und wenn die Mama wiederkommt, ist alles wieder gut.« Dann aßen sie zusammen. Nach dem Essen legte man Annie wieder aufs Sofa, und Innstetten wollte die Dinge, die man aus dem Nachtschränkchen geholt hatte, wieder aufräumen. »Wo haben die Briefe gelegen, Johanna?« »Ganz unten«, sagte diese. Innstetten sah die Briefe an, las das eine oder andere Wort am Rande. Von wem waren diese Briefe? Er bat Johanna, ihm eine Tasse Kaffee zu bringen. Dann setzte er sich die Briefe in der Hand. Diese Schrift hatte er schon einmal gesehen. Es war die des Majors. Eine halbe Stunde später ging er aus dem Haus. Als er am Abend zurückkam, gab er Annie die Hand, fragte, wie es gehe, und ging dann auf sein Zimmer. Kurze Zeit später kam Wüllersdorf. Er sah sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. »Pardon, Wüllersdorf«, sagte Innstetten, »ich störe niemand gern in seiner Abendruhe, am wenigsten einen Ministerialrat. Es ging aber nicht anders. Bitte setzen Sie sich. Und hier eine Zigarre.«